Im dritten Regierungsjahre des Königs Belsazar hatte ich, Daniel, ein zweites Gesicht, nach dem, welches ich früher gehabt hatte. Ich schaute im Gesicht, da war es, als ob ich während desselben in der Burg Susa wäre, die in der Landschaft Elam liegt, und ich schaute im Gesicht, dass ich mich am Flusse Ulai befand. Als ich nun meine Augen emporhob und schaute, stand plötzlich ein zweigehörnter Widder vor dem Fluss, und das eine seiner beiden hohen Hörner war höher als das andere, und zwar wuchs das höhere zuletzt empor. Ich sah den Widder nach Westen, Norden und Süden stoßen, und kein einziges Tier vermochte ihm standzuhalten. Niemand errettete aus seiner Gewalt, er sät, was er wollte, und wurde überaus mächtig. Als ich aber weiter genau zusah, kam plötzlich ein Ziegenbock von Westen daher über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Dieser Ziegenbock hatte zwischen seinen Augen ein auffallend großes Horn. Er kam zu dem zweigehörnten Widder, den ich vor dem Flusse hatte stehen sehen, und rannte wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Ich sah, wie er den Widder in die Seite traf und in heftigster Erbitterung auf den Widder losschlug und ihm die beiden Hörner zerbrach, und da der Widder nicht stark genug war, ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und trat ihn mit den Füßen, ohne dass jemand den Widder aus seiner Gewalt errettet hätte. Der Ziegenbock aber wurde außerordentlich mächtig, doch als er seine höchste Macht besaß, brach das große Horn ab und an seiner Stelle kamen vier andere Hörner auf, die in der Richtung der vier Winde des Himmels standen. Von einem derselben aber ging ein anderes kleines Horn aus, das sich außerordentlich nach Süden, Osten und der Zierde der Länder Dschinn vergrößerte. Auch gegen das Heer des Himmels überhob es sich und stürzte etliche von dem Heere des Himmels und von den Sternen zu Boden und trat sie mit Füßen. Sogar gegen den Fürsten des Heeres überhob er sich, ihm wurde das tägliche Brandopfer entzogen und die Stätte seines Heiligtums zerstört. Frevel wurde an die Stelle des täglichen Brandopfers gesetzt, und er warf die Wahrheit zu Boden und hatte mit seinem Tun gelingen. Da hörte ich einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange dauern die durch das Gesicht verkündigten Gräuel, die Aufhebung des täglichen Brandopfers und der entsetzliche Frevel, der im Schwange geht, seitdem er Heiligtum und Heer der Zertretung preisgibt? Da antwortete er ihm, 2300 Abendmorgen, dann wird das Heiligtum wieder in den rechten Stand gesetzt werden. Als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, da stand mir mit einem Male jemand gegenüber, der das Aussehen eines Mannes hatte. Und ich hörte eine menschliche Stimme aus der Gegend zwischen den beiden Ufern des Ulai, die rief und sprach, Gabriel, erkläre dem dort das Gesicht. Da kam er neben den Platz, wo ich stand, und als er herzutrat, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Er aber sprach zu mir, merke auf, o Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Endzeit. Und als er mit mir redete, wurde ich ganz betäubt und blieb mit dem Angesicht auf der Erde liegen, er aber berührte mich und stellte mich wieder auf den Platz, wo ich gestanden hatte. Dann sprach er, ich tue dir jetzt zu wissen, was geschehen wird, wenn der göttliche Zorn zu Ende geht, denn auf die Endzeit bezieht es sich. Der Widder, der, wie du sahst, zwei Hörner hatte, bedeutet die Könige von Medien und Persien, und der zottige Ziegenbock bedeutet den König von Griechenland. Das große Horn aber zwischen seinen Augen ist der erste König. Und das, nachdem es abgebrochen war, vier andere Hörner an seine Stelle traten, bedeutet, es werden aus seinen Untertanen vier Reiche entstehen, aber ohne die Kraft zu besitzen, die ihm eigen war. Wenn aber ihre Herrschaft zu Ende geht, indem die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und ränkekundiger König auftreten. Seine Kraft wird groß sein, aber nicht durch seine Kraft, er wird unglaublich viel Verderben anrichten und mit seinem Tun gelingen haben. Er wird Gewaltige ins Verderben stürzen und gegen die Heiligen sein Sinnen richten. Mit seinen trügerischen Machenschaften wird er Glück haben, sich große Dinge vornehmen, viele unversehens ins Verderben stürzen und sich wieder den höchsten Herrn erheben, aber ohne Zutun einer Menschenhand zerschmettert werden. Und das Gesicht von den Abenden und Morgen, von dem die Rede war, ist wahr, du aber halte das Geschaute geheim, denn es bezieht sich auf in ferner Zukunft liegende Tage. Ich, Daniel, aber war eine Zeit lang krank. Dann konnte ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen, ich war voll Verwunderung über das Gesicht, doch ohne es zu verstehen.